sind wir jetzt beim dritten Kapitel, Seite 137, vom Ave Maria. Welches Gebet bitten wir für gewöhnlich nach dem Vaterunser? Nach dem Vaterunser beten wir den englischen Gruß, nämlich das Ave Maria, mit dem wir zur allerseligsten Jungfrau Maria unsere Zuflucht nehmen. Fast immer zusammen, diese beiden Gebete.